Konversation. Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. Zusatzfragen zum Thema Zeitungen, Bibliothek. 1. Wie kann man sich über aktuelle Themen informieren? Zeitungen im klassischen Sinne des Wortes treten immer mehr in den Hintergrund. Ältere Menschen, die sich mit den modernen Informationskanälen nicht so gut auskennen, abonnieren und lesen Lokalzeitungen und informieren sich durch sie über Politik, Sport, kulturelle Veranstaltungen und Ähnlichem in ihrer Stadt. Beliebter sind, besonders bei jüngeren Lesern, Internetzeitungen. Dabei handelt es sich um Nachrichtenportale, die Online-Publikationen einer Zeitung sind. Sie ergänzen häufig traditionelle Printzeitungen und werden im Netz veröffentlicht. Auch ich ziehe sie den Printzeitungen vor, da sie leichter zugänglich und kostenlos sind, zudem aktualisierte Infos durch Videos ergänzen. 2. Welche Zeitungen und Zeitschriften werden heutzutage gelesen? Unter den Printmedien unterscheidet man Tageszeitungen und Zeitschriften. Letztere erscheinen in regelmäßigen Abständen, zum Beispiel wöchentlich, und sind inhaltlich viel spezifischer als Tageszeitungen. Links- oder rechtsorientierte Tageszeitungen umfassen Themenbereiche wie Innen- und Außenpolitik, Wirtschaft, Kultur und Lehre, Sport, Events und Wettervorhersage. Sie haben unterschiedliche Rubriken, Kommentare und vielleicht Lesebriefe. Zeitschriften mit ihren fachlichen Inhalten wenden sich an thematisch interessierte Zielgruppen. Es gibt da wissenschaftliche Zeitschriften, Boulevardzeitschriften und viele andere zu den Bereichen Reise, Hobby, Computertechnik oder Mode. 3. Was halten Sie von E-Books in Bibliotheken? Die Digitalisierung des Wissens ist nicht aufzuhalten. Daher sagt man ja auch, Bibliotheksnutzer leihen nicht Bücher, sondern eher Medien aus. Zu diesen gehören E-Books, die in unserer Stadt- und Universitätsbibliotheken immer beliebter sind. Die E-Book-Bestände der Bibliotheken werden zwar Jahr für Jahr größer, die vollständige Digitalisierung von Fachbüchern und literarischen Werken wird aber noch leider eine Weile dauern. Die digitale Ausleihe von Medien nennt man auch Onleihe. Ich finde es richtig, dass Bibliotheken darauf vorbereitet sind und immer mehr digitale Services anbieten. Ein großer Vorteil der E-Books ist, dass Bibliotheksnutzer sie nicht vormerken müssen. 4. Wie leiht man Bücher in der Bibliothek aus? Um Bücher auszuleihen, brauchen Leser einen Bibliotheksausweis. Die Ausleihe von Medien ist für registrierte Leser gebührenfrei. Die Bestände der Bibliotheken sind durch Kataloge erschlossen, so findet man die Bücher relativ schnell. Bis auf Präsenzbestände, zum Beispiel Zeitschriften oder mit einem roten Streifen markierte Bücher, können alle Medien ausgeliehen werden. Man bekommt bei der Ausleihe einen Ausleihbeleg. Die Leihfrist beträgt normalerweise 3 Wochen. Vor Ablauf dieser Zeit werden Leser per E-Mail an die Rückgabe entliehener Medien erinnert. Entweder sie verlängern dann die Leihfrist oder sie bringen die Medien zurück, sonst müssen sie Mahngebühren bezahlen. 5. Welche Bücher lesen Sie gerne? Interessanterweise mag ich Pflichtlektüre lesen. Ich meine, es gibt einen guten Grund dafür, dass man sie in einem bestimmten Alter kennen muss. Auch deutsche Literatur steht auf der Rangliste meiner Lieblingsbücher. Unter den Meisterwerken der Romantik hat mir zum Beispiel Der goldene Topf so gut gefallen, dass ich ihn ein Jahr später bei der Abi-Vorbereitung nochmal gelesen habe. Naja, viel Zeit für die Unterhaltungsliteratur habe ich jetzt nicht gerade. Aber auf längere Reisen nehme ich immer etwas zum Lesen mit. Meistens Abenteuer- und Fantasy-Romane oder historische Romane. Besonders unterhaltsam und lehrreich finde ich Geschichten aus dem frühen europäischen Mittelalter.